Leopold Hoffmann, Wien 23, Taglieberstraße 1, Wohnung von Leopold Hoffmann. Leopold Hoffmann wurde am 8.9.1900 geboren. Er wohnt in Atzgersdorf in der Taglieberstraße 1. Vom Beruf war er Chauffeur. Die näheren Lebensumstände sind nicht bekannt. Leopold Hoffmann wurde im Jänner 1944 wegen Betätigung für die Kommunistische Partei Österreichs verhaftet und am 14.08.1944 in das Konzentrationslager Flossenbürg deportiert. Er kam am 19.03.1945 im KZ Flossenbürg, Kommando Hersbruck, um. Quelle: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, Gestapo-Opfer, politisch Verfolgte.